In verschiedenen Volkswirtschaftszweigen der DIVJK werden große Erfolge erzielt. Die Forscher der Kim Il-sung Universität und die Techniker des Vereinigten Jugendchemiewerkes Namhung entwickelten in enger Zusammenarbeit mit eigener Technik den Polymedie-Katalysator Photogeneration, richteten dessen Produktionsprozess ein und stellten damit ein PP-Faser-Produktionssystem her, das zur Verbesserung des Volkslebens beitragen wird. Die Kraftwerke in der ganzen Republik, wie die Wasserkraftwerke Supung und Sodusu und die Wärmekraftwerke Chongchongang und Suncheon, übererfüllen den Stromerzeugungsplan. Das Eisenbahnamt Pyongyang deckt befriedigend den Bedarf der Kraftwerke, Metall- und Chemiewerke an Transport und übererfüllt den Transportplan mit über 104%. In den Landwirtschaftsbetrieben in allen Gebieten wurden schon zu Beginn des neuen Jahres rund 3,4 Millionen Tonnen Kompostdünger produziert und eine große Menge davon auf die Felder transportiert. Die Vorbereitungen auf Ackerbau werden in der Schlussphase tatkräftig beschleunigt.